leuchtet ein Licht. Tief aus dem Dunkel erwächst unsere Pflicht. Kämpfen und bauen, wir stehen bereit. Geber Jugend, da stürmt sich die Zeit. Kämpfen und bauen, wir stehen. Knechtschaft und nie wieder Not. Freiheit und Leben sind unser Gebot. Kämpfen und bauen, wir stehen bereit. Geber Jugend, da stürmt sich die Zeit. Kämpfen und bauen, wir stehen. Das Morgen, wir sind das Gericht.